Produktivkräfte geschafft hat, hier doch noch aufzutauchen. Ich begrüße euch alle recht herzlich in der Jungen Welt Ladengalerie zu unserer heutigen Veranstaltung. In der Nacht zum 7. November 1917 erschallten die Kanonenschläge des Panzerkreuzers Potemkin durch die Straßen von Petrograd. Es war das Startsignal für einen revolutionären Aufstand, der wie kein anderes Ereignis das 20. Jahrhundert prägte und bis heutzutage nachwirkt. Trotz des Scheiterns der aus dieser Revolution hervorgegangenen staatssozialistischen Modells, dem Zusammenbruch der aus der Oktoberrevolution entstandenen Sowjetunion und den meisten der nach ihrem Vorbild entstandenen Staaten, bleibt die historische Bedeutung der Oktoberrevolution für die jahrtausendalte Geschichte menschlicher Versklavung, Unterdrückung und der Kämpfe dagegen unserer Meinung nach unermesslich. Um an dieses epochale Ereignis vor 95 Jahren zu erinnern, haben wir, die Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin und die Antifaschistische Linke Berlin, heute diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung Junge Welt organisiert. Denn in den düsteren Tagen, in denen wir uns heutzutage befinden, über 20 Jahre nachdem die geopolitischen Errungenschaften der Oktoberrevolution vom Erdboden getilgt worden sind und in einer Zeit, in der der deutsche Imperialismus einen weiteren Anlauf unternimmt, seine historische Mission nach totaler ökonomischer Unterwerfung, wenn nicht wenigstens der Welt, so doch zumindest Europas zu erfüllen, halten wir es für außerordentlich wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass die russischen Revolutionäre den praktischen Beweis gemacht haben, dass es möglich ist, eben mit dieser Scheiße Schluss zu machen und eine andere, ein alternatives, eine humanere Art menschlichen Zusammenlebens zu organisieren. Eine Tatsache, die den Herrschenden auch heute noch weltweit eine heidige Angst einjagt. Deshalb wollen wir mit diesem Abend die große sozialistische Oktoberrevolution und vor allem die Menschen, die sie machten, feiern. Eingeladen haben wir uns dazu den Autor, Journalisten und bekennenden Kommunisten Dietmar Dart. Dietmar schreibt viel, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Erschienen sind von ihm zuletzt ein lesenswertes Essay über Lenin, Staat und Revolution und zusammen mit Barbara Kirchner ein dickes Buch über die soziale Emanzipation und geschichtlichen Fortschritt, das ich zugegebenermaßen nur zur Hälfte verstanden habe, namens der Implex. Persönlich möchte ich euch aber besonders ans Herz legen einen älteren Roman namens Alles in Honig, in der meiner Meinung nach alles Wichtige über Zombie-Invasion, das Elend der Diskurs- und Poplinken und dem Kommunismus geschrieben steht. Der Veranstaltungsverlauf sieht vor, dass Dietmar jetzt einige Sachen sagen wird, die zur Oktoberrevolution unbedingt zu sagen sind. Das wird, keine Ahnung, eine halbe bis eine Stunde dauern. Ich habe vorher nicht mit dir darüber reden können. Und danach haben wir die Möglichkeit, darüber noch ein bisschen zu diskutieren, bevor wir euch dann zu später Stunde dazu einladen, bei revolutionärer Musik und Getränken noch ein wenig hier zu verweilen und mit uns die nächsten Umstürze zu planen oder zumindest die Spaltung der Linkspartei, der DKP oder der ALB in einen menschewistischen und bolschewistischen Flügel in Angriff zu nehmen. Ansonsten die Zusammenführung der Spaltprodukte, die wir wollen, dann natürlich. Ja, na klar. Ansonsten, das ist bei Veranstaltungen der Antifa immer so, möchte ich euch noch auf die anstehenden Aktionen der nächsten Zeit aufmerksam machen, bevor ich Dietmar Dart das Mikrofon gebe. Am Sonntag startet um 14 Uhr vom Flüchtlingscamp am Oranienplatz eine Demonstration gegen die Zusammenarbeit des deutschen Staates mit Naziterroristen und den gesellschaftlichen Rassismus. Am darauffolgenden Sonntag, den 11. November, findet um 14 Uhr am Hermannplatz eine Demonstration gegen die drohende imperialistische Intervention in Syrien statt. Am 14. November gibt es um 15 Uhr eine Demo am Pariser Platz zur Unterstützung eines Generalstreiks, der in verschiedenen europäischen Ländern, natürlich nicht in Deutschland, stattfindet. Am 17. November wollen wir zusammen mit autonomen Gruppen versuchen, den Franz-Mehring-Platz in Kreuzberg zu besetzen und den Streik auch wieder in Deutschland mit Inhalt zu füllen. Und am 24. November laden wir euch ein, 20 Jahre Silvio-Meyer-Demonstration an einen Genossen zu gedenken, ein Hausbesetzer, der 1992 hier von Nazis am U-Bahn- und Samariterstraße ermordet wurde und für den seitdem regelmäßig eine große antifaschistische Demonstration stattfindet, die in diesem Jahr bundesweit beworben wird und wir mit mehreren tausend Teilnehmern rechnen. Flyer gibt es wie immer für diese Aktion und für andere Aktionen da hinten. Und nun freue ich mich, an Dietmar Dart übergeben zu dürfen. Dankeschön. Die wichtigste Frage ist, dieses Mikrofon an? Ja, klingt nicht richtig so. Klingt an, hatte mehr Kraft. Ja. Es hatte mehr Kraft als das ist nicht wirklich an. Okay, nochmal. Ja, jetzt? Jetzt hat es viel Halt. Jetzt hat es Hall zumindest, genau. Also, in der letzten Reihe hört man es auch? Ja. Gut, stark. Ganz kurz, man soll das nicht machen, aber ich bin darauf reingefallen, dass der Kapitalismus von sich behauptet, er wäre eine hochentwickelte Industriegesellschaft und zivilisiert. Das heißt, wir waren um 20 nach 6 in etwas, das schon Berlin hieß. Und der Rest der Zeit, ja, Landwirtschaft war es nicht, aber wir haben eine Stunde warten müssen. Und das tut mir sehr leid. Ich werde deswegen ein paar Exkurse weglassen, die drin waren. Und mal gucken. Also ich veranschlage das so auf 40 Minuten. Gut. Naja, die Aufgabe ist natürlich viel zu groß für einen. Und zu hoffen wäre ja, dass das alles bald so selbstverständlich wieder sein wird, was ich sagen will, dass man auch keinen mehr einladen muss, der das dann einzeln nochmal runtererzählt. Aber in der Tat ist die Situation ja so, es ist die Rede gewesen von Errungenschaften, die weg sind. Die Situation ist so, dass jemand wie ich, so Sachen, wie ich sie sage, so Sachen, wie ich sie heute sage, so Sachen, wie ich sie in verschiedene Zeitungen schreibe, unter anderem auch in die genannte, dort sagen kann, ohne dass da irgendwie ein metallener Riegel drauf fällt. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass die gelernt haben, also die Leute, die sich da als liberal und kosmopolitisch und tolerant und so weiter und großbürgerlich inszenieren können, dass die gelernt haben, das sind alles nur Redebeiträge. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann keine Redebeiträge mehr sind, sondern dass es wieder geerdet ist an der Stelle, wo man es dann in diese Plattformen nicht mehr bekommt. Aber heute Abend ist es so, dass es ein Redebeitrag ist. Die Frage ist, auf was für einen Boden fällt es. Seit etwa einem Vierteljahrhundert fallen die Zeitgeschichtsschreiber, Nachrichtenmelder und Clowns des Imperialismus sich in Massenmedien von weltumgreifender Reichweite alle 5 Minuten mit der immer gleichen Behauptung selber ins Wort, es passiere soeben etwas noch nie Dagewesenes, historisch beispielloses, atemberaubend Bedeutsames. Als eine sozialistische Staatenwelt zusammenbrach, die jene Leute zuvor Tag und Nacht, jede Minute mit den Regierungen Hitlers und Mussolinis verglichen hatten, ohne dass sich bei diesem Zusammenbruch Verheerungen ereignet hätten, wie sie ja eindeutig nötig gewesen waren, um besagte Killerregierungen zu beseitigen, nannten die Zeitgeschichtsschreiber, Nachrichtenmelder und Clowns des Imperialismus das eine friedliche Revolution. In Wirklichkeit war es dann bald die Lärm- und rituelle Aufrichtung von Prunk- und Einschüchterungsstandbildern der Raub- und Quälgottheiten des Imperialismus in einer Weltregion, wo diese Fetische zuvor rund 2 Menschenalter lang nicht zu bestellen gehabt hatten. Als das erledigt war, fanden die Zeitgeschichtsschreiber, Nachrichtenmelder und Clowns des Imperialismus in ihrem Kaffeesatz staunend eine neue Form des Mehrwertdiebstahls, die sie New Economy tauften und von der sie behaupteten, unter anderem ein Herr Greenspan, darin läge nun endlich der von Alchemisten und Idioten aller Volkswirtschaftsschulen seit Beginn der Neuzeit gesuchte Keim eines ununterbrochenen ökonomischen Kennziffernwachstums ohne die lästig notorischen Krisen und Wertvernichtungsexzesse des bisherigen Kapitalismus. Bisschen später fanden sie dann in ihren Kristallkugeln eine Form des Waffengangs, die aus rein humanitären Gründen, allein um der lieben Menschenrechte willen, mit weltraumgestützten Raketenangriffen, Clusterbomben, Uranmunition, unsichtbaren Mordkommandos, Besatzerwillkür und vermischten Abscheulichkeiten in armen Regionen, jene nationalstaatliche Souveränität eilends wieder einkassieren sollten, die den betreffenden Regionen am angeblichen Ende des Kolonialismus von den Clowns als das allerhöchste politische Gut auf der Welt anempfohlen worden war. Sobald auch diese Schweinerei gefrühstückt worden war, entdeckten die Nimmermüden eine bis dahin offenbar unbekannte Form des asymmetrischen Krieges, die sie internationalen Terrorismus nannten, und die ihnen die Rechtsgrundlage und den Befehlsnotstand dafür schuf, einige schon vor dem verblüffenden Erscheinen des besagten Kastenteufels aus dem Nichts am 11. September 2001 begonnenen Anstrengungen in Sachen menschenverbrennender, wertzertrümmernder Weltordnungsarbeit mit vermehrter Emphase beim Wahrsagen, Melden und Witzemachen zu begleiten. Dann kam eine Hypothekenkrise, aus der wurde eine Kreditkrise, auf die folgte eine Bankenkrise, diese führte zu einer Schuldenkrise, der bald darauf eine Währungskrise entsprang. And so it goes. Das sagt Kurt Vonnegut, um die Sprache und den Wortlaut eines der vernünftigsten Menschen zu gebrauchen, die jemals im Bauch des Imperialismus eine zutreffende Beobachtung angestellt und einen richtigen Satz geäußert haben. Bei der Gelegenheit, was redet er denn immer von Imperialismus? Die philologisch Interessierten werden es schon gemerkt haben, es ist ein Bekenntnis zum Sprachgebrauch Lenins, den dieser allerdings nicht erfunden, aber doch für den Marxismus, wie ich ihn kennengelernt habe, fixiert hat. Es gibt einen Menschen, jetzt spielen wir kurz das Feuilleton-Scheißspiel, wenigstens einen auf der Welt, der wäre heute Abend hier nicht verwundert darüber, dass ich das Wort benutze, der hat es nämlich gemerkt. Und er hat es mir nachgewiesen, denn er ist Publizist und schreibt außer für Spiegel und Spiegel Online auch für eine der wichtigsten kritischen politischen Diskussionsplattformen der bürgerlichen Welt. Vielleicht kennt die der eine oder andere, die heißt Facebook. Das ist für die Bekloppten so ein bisschen das, was für die Moskau-Treuen zu Pravda war. Und auf diesem Facebook hat der Mann mich also jetzt enttarnt. Da stand nämlich, im Grunde verbirgt sich hinter dem flotten deutschen Textfluss total verschmockter Anti-Imperialismus alter Schule. Naja, also mit dem sich verbergen ist so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, was der gelesen hat. Was nach Lenins Wortgebrauch ist Imperialismus? Eine von Konzentration und Zentralisation des Kapitals und gewalttätigen Aufteilungen von Interessensphären ohne Vergleich im Historischen gekennzeichnete Situation mit weltweiter Geltung und Reichweite, bei der nicht selten die Knarre entscheidet, wer die Märkte kontrolliert und damit der Prozess der Abstrahierung der Herrschaft von physischer Brutalität, der mit der Umwandlung von Sklaverei und dann Leibeigenschaft ins Lohnarbeitsverhältnis begonnen hat, an sein Ende kommt und wieder in unmittelbare Herrschaft auf der Ebene Leben und Tod umschlägt. Das, also die Rückkehr von sehr unmittelbarer Herrschaft, nicht irgendein Zeuge Jehovas, eschatologisches, apokalyptisches Zeug, steckt geschichtsphilosophisch hinter Lenins Wort vom letzten Stadium des Kapitalismus. Also dass das Kapitalverhältnis, das unterm Schein des Vertrags ein Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis ist, diesen Schein selber mit Gewalt zunehmend zerreißt, weil es für die Fesseln dieses Scheins zu mächtig und zu irre geworden ist weltweit. Der Imperialismus ist ein Kapitalismus, der aufhört, vermittelter Raub zu sein und wieder unmittelbare Menschenfresserei wird oder wie Rosa Luxemburg sagt, Barbarei. Und gegen diesen Imperialismus soll ich ihm heimlich sein? Dieser alten Schule, die seit Luxemburg und Lenin das Ding beschrieben und analysiert und ins Zielfeinrohr der sozialistischen Politik gerückt hat, der soll man verborgen angehören? Wie peinlich. Nein, also wenn der Imperialismus dermaßen oldschool wird, wie er gerade ist, überall, sogar der Deutsche, den kann man auch langsam wieder erkennen, dann soll man doch nicht verschämt herumstottern, dann soll man genauso altmodisch, wie das Zeug sich aufhört, auch dagegen reden. Und wenn sich die Chance ergibt, auch dagegen handeln. Also hinter dem Vorwurf, man sei anti-irgendwas alter Schule, steckt nur wieder, dass man nicht mit der Zeit geht, dass man abgehängt wurde von dem Schwachsinn, der da noch nie da gewesen, historisch beispiellos und atemberaubend bedeutsam sein soll, also Facebook. Noch nie da gewesen, historisch beispiellos und atemberaubend bedeutsam, war aber, wie ich gezeigt zu haben, hoffe und wie ich alle, die hier sind, erinnert zu haben, hoffe, alles das, was den Imperialismus in den letzten 20 Jahren auf die praktische Höhe seiner selbst gebracht hat, auf den ihn die analytische Schau von Luxemburg und Lenin schon zurasen sah, beim besten Willen nicht gerade so wenig wie das neue Denken von Michael Gorbatschow. Eine Wortschöpfung, mit der gemeint gewesen war, dass man sich als sowjetische Führung im Außenpolitischen, so Mitte der 80er langsam, auf Grenada und in Libyen, doch Libyen tatsächlich damals schon, Mitte der 80er Jahre, jede neokoloniale Unverschämtheit des Reagan-Regimes, ich mag das Wort Regime, gefallen lassen wollte, ohne wenigstens ein paar Kuba-Krisengeräusche von sich zu geben und im Innenpolitischen parallel dazu auf einiges zu verzichten sich anschickte, dessen wegen der ganze außenpolitische Hade überhaupt losgegangen war. Die hatten nämlich allmählich keine Lust mehr, belagert, bedrängt, atomar bedroht und dann noch als Hitler, Mussolini und Ivan der Schreckliche und überhaupt Inbegriff menschlicher Sündhaftigkeit verbellt zu werden. Gorbatschows Erfindung der Sozialdemokratie als Schlupfloch aus dem Würgegriff von Belagerung, Bedrängung, Bedrohung, Verbellung der Sowjetunion, der übrigen Staaten des Vertrags von Warschau. Naja, business as usual, Schlussverkauf. Noch nie dagewesen, historisch beispiellos und atemberaubend bedeutsam war das mithin so wenig wie die alberne New Economy, der gesetzlose War on Terror, die grausame und widerwärtige, das Wort fiel vorhin, Scheiße, die darauf folgte und die uns kurz wie mittelfristig noch bevorsteht. Bei alledem handelte und handelt es sich vielmehr um das seit ein paar Jahrhunderten wohlvertraute Wüten des automatischen Subjekts, sagt Marx, das heißt des Kapitals, das vor, sagen wir mal, grob 100 Jahren ins Stadium des Imperialismus eintrat. Ein noch nie dagewesenes, historisch beispielloses und atemberaubend bedeutsames Ereignis war dagegen die Oktoberrevolution. Soldaten hatten sich gegen ihre Offiziere erhoben, weil sie nicht mehr für die Besitzenden in deren Weltkrieg töten und sterben wollten. Arbeiter in den Städten hatten sich gegen die Fabrikherren und ihre Polizei erhoben, weil sie nicht mehr für die Besitzenden schuften und darben wollten. Sogar Bauern, wenn auch zögerlich und oft konfus, weil schlechter organisiert als die Soldaten durch die Truppe und die Arbeiter durch die Fabrik, hatten sich gegen ihre Landbesitzer und deren Büttel erhoben, weil sie nicht mehr für die Besitzenden säen, ernten und zwischendurch malerischem Hunger zugrunde gehen wollten. Reiche wie harte politische Erfahrungen seit einer ersten Aufstandswelle im Jahr 1905 und die unermüdliche Tätigkeit revolutionärer Kader hatten besonders in den Städten eine illusionslose, zähe und intransigente Generation von unzufriedenen Produzenten des russischen Reichtums erzogen, während mangelnde Bereitschaft in Burg, nämlich Klassenfrieden, mit ihren Ausbeutern und Unterdrückern zu wahren, zwischen 1912, also vor genau 100 Jahren, und 1916, zur längsten explizit politischen Streikwelle in der bisherigen Geschichte der modernen Arbeit geführt hatte. Am Vorabend wohlgemerkt eines Weltkriegs und währenddessen wüten. Diese Produzenten des russischen Reichtums organisierten schon seit 5 eigene Komitees und Räte, die sogenannten Sowjets, und machten sich damit an eine neue praktische Antwort auf die seit der Antike nicht nur Zeitgeschichtsschreiber, Nachrichtenmelder, vielen Dank und Clowns beschäftigende Frage, ob und wie ein Gemeinwesen sich selber verwalten, eine Menschengruppe sich selber regieren könnte. Bei dieser Sache wurden sie indirekt und alles andere als willentlich unterstützt von ihren bourgeoisen Feinden und der zaristischen Geheimpolizei. Denn da diese beiden Bedrückergruppen das später im Faschismus perfektionierte Verfahren, man greife sich die wachsten, klügsten, mutigsten Leute, verhafte, quäle und töte sie, dann wird der Unfug schon aufhören, anwandten, so gut sie eben konnten, mussten sich ihre renitenten Gegner nicht nur in Gestalt besagter Komitees, sondern schon beim Formulieren und Durchsetzen jeder kleinsten Lohnforderung, jedes noch so bescheidenen Anspruchs auf politische Rechte oder Öbel das kollektive, einheitliche, nicht mehr durch Demütigung oder Vernichtung Einzelner aus dem Gleis zu werfende Handeln angewöhnen. In dieser harten Schule belegten die edelsten, bewunderungswürdigsten Teile der Bewegung so manches Hauptfach der menschlichen Emanzipation überhaupt. So füge ich Ihnen zum Beispiel schon die ganze Zeit Unrecht zu, wenn ich aus anerzogener, bescheuerter Trägheit meiner Sprache von Ihnen rede, als wären das sowieso alles Männer gewesen, als hätte es sich bei Ihrem Ringen allein um Kämpfe gehandelt, die testosterongesättigte Ernährer für schutzlosen Weiber und Kinder ausgetragen hätten. Frauen in der Fabrik nämlich, und deren Anspruch auf gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit spielten eine nicht zu vernachlässigende Rolle dabei. Und jedem Versuch, das ist das Wichtige, jedem Versuch der Besitzenden, die aufmüpfigen Lohnabhängigen nach Lohngruppen auseinanderzutreiben, wie das heute ja wieder großflächig passiert, begegnete das revolutionäre Proletariat am Vorabend der Oktoberrevolution und bei deren Vollzug mit unnachgiebigem Beharren auf Garantien fürs menschenwürdige Auskommen aller, die es anging. Die allerverächtlichsten Arschlöcher, die allerübelsten Gestalten, gegen die sie sich dabei behaupten, die sie dafür besiegen mussten, redeten übrigens damals schon in demselben verlogenen, ekelhaften Zungenschlag, der heute die Standortpredigten der Bourgeoisie und ihre Ausgehaltenen bis tief in die rechten Sumpfbezirke der Gewerkschaftsarbeit prägt. Etwa ein Moskauer Metallfabrikant und Kriegsgewinnler, der den Mindestlohnforderungen seiner Leute mit dem lächerlichen Wortmüll entgegentrat, ihr Ansehen sei staatsgefährdend und wir sind doch alle irgendwie links antidemokratisch, weil das doch den mit Mindestlohn dann versorgten Lohnabhängigen die Existenz garantiert und ihnen damit Privilegien schafft, die andere nicht haben. Man reibe sich Augen und Ohren. Das ist genau die verdrehte Scheiße, die Angela Merkel griechischen Nichtbesitzenden vorheult, die auf das verzichten sollen, was sie noch hatten. Genau dieselbe schiefe Musik mit der Hirnverbüßter, die Abschaffung von Flächentarifverträgen etc. zu begleiten pflegen. Der Unterschied zwischen damals und heute ist bloß, und man lese ihn nach in verschiedenen Büchern, die dann, wenn das Ding abgedruckt wird, in der jungen Welt, das ich hier erzähle, dastehen werden. In Russland jener Zeit trafen solche Heucheleien, so ein Dreck, auf das grimmigste Gelächter der zahlreichen wachen, klugen, mutigen, illusionslosen, entschlossenen und zähen Menschen, unter denen die organisierte Rädelsführerschaft des leninschen Flügels der radikalen Sozialdemokratie stetig gegen das Aufkommen von Sachen, die wir immer haben, Ermüdung, Mutlosigkeit, Illusionen, Zaudern, Sprunghaftigkeit, gearbeitet hatte. Bis sich die revolutionäre Situation zeigte, in der die richtige Haltung, nämlich die leninsche, ausnahmsweise sogar die richtigen Konsequenzen zeitigte. Spätestens an dieser Stelle, weil das Wort vom leninschen Flügel gefallen ist, muss ich jetzt doch eine der Abschweifungen von dem Ding, wie es gedruckt wird, einschalten, eine Digression anbieten. Über eine Frage, nämlich Avantgarde, Partei, Verschwörung, herausragende Persönlichkeit. Ich markiere diese Abschweifung hier klar, sage nachher auch, wann sie vorbei ist und die Hauptsache wieder einsetzt, man kann so lange ein bisschen dösen, weil das eigentlich alles selbstverständlich ist. So, was ist Avantgarde? Ich bin kein Trotzkist, aber ein sehr kluger britischer Trotzkist, Paul Foot, ein großer Lehrer, der wertvolle Vorträge über Louis Michel und die Commune, über Thomas Paine und andere Leute gehalten hat. Das kann man alles auf CD bei einem Laden am Bookmarks in London kriegen. der hat gemeint, ach, diese scheiß Avantgarde-Diskussion, irgendwann fängt halt jemand an, das ist dann die Avantgarde. Und das kann man sich auch vornehmen, das ist dann die organisierte Avantgarde. Du musst die Führung übernehmen, heißt es in einem Brecht-Gedicht. Und der Witz dabei ist, und das gegen eine sehr verbreitete Kritik daran, dass das ein kollektiver Satz ist. Das müssen halt alle versuchen können. Lern das Einfachste für die, deren Zeit gekommen ist, ist es nie zu spät. Lerne das ABC, es genügt nicht, aber lerne es, lass es dich nicht verdrießen. Fang an, du musst alles wissen, du musst die Führung übernehmen. Lerne man im Asyl, lerne man im Gefängnis, lerne Frau in der Küche. Ist als ob er über jetzt redet, komisch. Lerne 60-Jährige. Du musst die Führung übernehmen, such die Schule auf, Obdachloser, verschaffe dir Wissen, frierender Hungriger, greif nach dem Buch, es ist eine Waffe, du musst die Führung übernehmen. Scheu dich nicht zu fragen, Genosse, lass dir nichts einreden, sieh selber nach, was du nicht selber weißt, weißt du nicht. Prüfe die Rechnung, du musst sie bezahlen, lege den Finger auf jeden Posten, frage, wie kommt er hierher, du musst die Führung übernehmen. Was ist Avantgarde, was ist Führung übernehmen, ist die allseitig entwickelte Person, deshalb sind Revolutionen so spannend. Freiheit unter Bedingungen von Entfremdung, wo man also sein eigenes Leben sowieso nicht lebt, geht ja eigentlich nur als Kampf gegen diese Situation. Bei Christian Geisler, Kammerlatter, gibt es den schönen Satz, wir sind nur das, was wir gegen sie tun. Und das kann dann eben alles sein. Da wird die Arbeitsteilung tendenziell sozusagen schon aufgehoben. Ein Anarchist, Robert Anton Heinlein, hat mal was sehr Schönes über den allseitig entwickelten Menschen gesagt. A human being should be able to change a diaper, eine Windel wechseln, plan an invasion, eine Invasion planen, butcher a hog, ein Schwein schlachten, con a ship, ein Schiff steuern, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly, specialization is for insects. Spezialisierung ist für Insekten. Revolutionäre, herausragende Persönlichkeiten. Es geht um Rollenbruch, es geht um Entfremdungsbruch. Und der Witz ist, sagen wir, ihr Marxisten heißt es dann, ihr glaubt doch an kollektive Aktionen, ihr glaubt an kollektive Selbstbefreiung, ihr glaubt auch an kollektive Selbstregierung. Warum habt ihr diese Che-T-Shirts an? Warum sind da nicht alle drauf, die die kubanische Revolution... Nee, das sagen sie nicht, aber... Antwort. Weil natürlich in dem Moment, wo erkannt wird, dass Individualität gleichzeitig mit Solidarität nicht nur zusammengeht, sondern die einander voraussetzen. Weil 1000 einzelne Idioten auf 1000 einsamen Inseln sind nicht Individuen, die sind total gleich. Kokosnuss, Affe, Angst vorm Krokodil. 20 Leute zusammen auf einer Insel können eine Arbeitsteilung entwickeln, können die neu verhandeln, können Individualität entwickeln. Das heißt, der Witz ist, bei einer Idee, wo es mit dem Kopf geht und wo es um Vertrag geht und nicht um Gewalt geht und um Naturwüchsig und geerbt und so weiter, da wird die einzelne Person auf einmal auch wieder viel wichtiger. Also wenn ich noch einmal so einen FDP-Idioten höre, sie sind die Individualisten, dann weiß ich nicht, stecke ich den in den Stau, wo ich gerade herkomme. Drecksjüde. Das heißt aber auch, dass für eine Organisation, für einen Zusammenhang, für einen Lebensversuch, für eine Gruppe, für eine Wohnung, für eine Partei, die das zu organisieren versucht, tatsächlich wichtig ist, ob jemand Scheiße baut oder nicht, weil viele Leute dran hängen. Und dass also beispielsweise so komische Wechsel in so Organisationen oder ob die Rosa Luxemburg sich beispielsweise durchsetzen kann in der SPD mit ihrer völlig berechtigten Kritik an so ein paar Sachen, eine Riesenrolle spielt, während die Vorstellung, jetzt haben wir einen anderen George Bush, der sieht besser aus und ist nicht ganz so ein Schwein, relativ wenigen Leuten verglichen mit den Leuten, die es dann aushalten müssen, auf der Welt richtig was bringt. Also ob der König ein Idiot ist, ist leider egal in der Monarchie. Aber wenn wir uns geeinigt haben, du kümmerst dich jetzt mal um den Abwasch, wenn das ein Idiot ist, der alle Teller hinschmeißt, ist blöd. George Bush, weil wir von Idioten reden, 2006 über Lenin in der Washington Post. In the early 1900s, an exiled lawyer in Europe published a pamphlet called What is to be Done, in which he laid out his plan to launch a communist revolution in Russia. The world did not hear and paid a terrible price. So mahnen sie den Lenin immer wieder. Das war so ein gescheiterter Rechtsanwalt. Er hat ein Buch geschrieben. Die Welt hat nicht drauf gehört und deswegen kam der schlimme Kommunismus. Was meint aber jetzt der Bush mit the world? Also die größte politische Streitbewegung aller Zeiten von 1912 bis 1916 meint er ja offenbar nicht. Wer ist dann the world? Er meint das, was die immer meinen, wenn sie auch Staatengemeinschaft oder Zivilisation oder sowas meinen. Also Bush ist noch ein Sonderfall, der hat eh ein Problem mit dem mit dem Atlas und dem Globus. Das ist dann so eine Geschichte, wie als ich 82 das erste Mal in Amerika war, hing in meinem Hotel eine einschüchternde Karte, Wasserski-Clubs of the World. Und es waren nur die USA zu sehen auf der Karte, mit so ganz vielen Lichtlein. Aber was Sie da unterschätzen, wenn Sie so daherreden und wenn Sie sagen, the world hat Ihnen nicht zugehört und so weiter, ist nicht unbedingt Lenin, sondern ist die revolutionäre Situation. Ich sagte vorhin, revolutionäre Situation ist die Situation, in der die richtige Haltung, nämlich eben die Leninsche, damals ausnahmsweise sogar die richtigen Konsequenzen hatte. Ausnahmsweise, denn die Geschichte verurteilt die meiste Zeit über selbst die richtigste Haltung zu so einer abseitigen Schönheit des Besserwissens. Auch in Russland hat es im Frühjahr 1917 noch danach ausgesehen. Beobachtende The World-Leute, die gewohnt waren, ihre Interessen in den kapitalistischen Staaten durch Kauf von Abgeordneten in republikanischen oder konstitutionell-monarchischen Parlamenten durchzusetzen, also eben die Repräsentanzen von The World, Senator George Bush, machten sich, als der Zarismus kollabierte, zunächst ein paar nicht ganz abwegige Hoffnungen darauf, dass die besagten Soldaten, Arbeiter und Bauern sich als opferbereites, hinterher mit ein paar mickrigen Trostpreisen ruhigzustellendes Fußvolk gegen das träge Mittelalter, in diesem Fall die gestürzte Autokratie, würden verheizen lassen. Da gibt es historische Beispiele für. Beim antikolonialen Kampf der Besitzenden einiger nordamerikanischer Gegenden, wieder die angestammte englische herrschende Klasse, hatte das ganz schön geklappt. Die armen Lumpen, von Hoffnung auf ein besseres Leben und allerlei verdienstvoller radikaler Agitation an der Schwelle zu den USA, etwa ausgehend vom großen Thomas Paine, wo man noch nicht mal weiß, wo der begraben lag. Also die hatten den alle im Tornister, die da geschossen haben und sich abknallen haben lassen, diese Mel Gibsons aus dem Patriot-Film. Und zwar vor allem die Besitzlosen, weil die gesagt haben, wenn wir einen neuen Staat machen, dann können wir ja einen machen, wo auch die Besitzverhältnisse diskutabel sind und ein paar öffentliche Dinge. Und das war den Jeffersons und Washingtons ganz willkommen, so als Agitation im Tornister. Aber wie gesagt, man weiß nicht mal, wo der begraben liegt. Okay, also solche Leute, diese komischen Lumpen, da lassen sich, so lernten die Besitzenden in so Situationen, durchaus zur Erzwingung einer Generalüberholung der Verwaltung gebrauchen, damit die damals aufsteigende bürgerliche Klasse ein halsstarriges, altmodisch, selbstherrliches Regime los wird und dafür dann eins installieren kann, das besser weiß, was die Stunde geschlagen hat und wo der heute zum Beispiel geopolitische Hammer hängt. Auch in unseren Tagen, das Internet weiß genug davon, erfasst die Zeitgeschichtsschreiber, Nachrichtenmelder und Clowns der aufmerksamen The World immer wieder die Hoffnung aufs reibungslose Funktionieren des Schemas. Das macht die Nachrichten so langweilig. Wenn irgendwo im Osten oder Süden eine erbliche oder nicht erbliche Diktatur wackelt, wenn irgendein vom Glück verlassener Mubarak, Assad, Gaddafi abgesägt wird oder werden soll, Herrscher, die auf dem Höhepunkt ihrer verglichen mit der Weltbank freilich arg schmalen Macht zwar manchmal Verträge mit The World eingehen, in ihren Staaten aber ungehörigerweise immer noch machen wollen, was sie wollen, ohne per SMS nachzufragen, wie hätten sie es denn gerne. In den Failed States und den Zerfallsprodukten der sozialistischen Staatenwelt, in panegyrisch besungenen arabischen Frühlingen in Afrika, Lateinamerika, wünschen sich diejenigen, die bis heute nichts lieber tun, als entweder einerseits untereinander Verteilungskämpfe auszutragen, gern auch als leise, langwierige Stellungskriege, oder aber andererseits Koalitionen der Willigen gegen noch die allerkleinsten, absurdesten, aussichtslosen, auch verrückten Keime von irgendeinem entweder sinnvollen oder eben wahnhaften Antiimperialismus zu schmieden. Die alle also haben am Ende von sowas, wenn es irgendwo wackelt, am liebsten irgendeinen gemäßigten Mäßiger der jeweiligen echten oder ein bisschen gefingerten Revolution am Ruder. Im russischen Februar 1917 kam nach dem ersten Umsturz von Al, dessen wichtigster Brandherd wieder mal in Petrograd stand, tatsächlich der gemäßigte Mäßiger Kerensky an die Macht. Ein Mann, der nach Meinung der seinerzeitigen Zeitgeschichtsschreiber, Nachrichtenmelder und Clowns des Imperialismus die allerbesten Aussichten bot, Russland mit minimalem Kostenaufwand aus einem halben mittelalterlichen Blutsumpf in einen wunderbaren neukolonialen Absatz- und Outsourcing-Park für die im Stehen begriffene einheimische und die schon etwas reifere Weltbourgeoisie umzumodeln. Als eine Art handsamer Wichtel-Napoleon, es gibt diesen Eisenstein-Film, wo diese Sachen immer schön gegengeschnitten werden, also als Wichtel-Napoleon oder Hobbit-Napoleon, Entschuldigung, sollte Kerensky nach dem Willen dieser Strategen die soldatische, proletarische und bäuerliche Massenbewegung in staatstragende und handelsförderliche Bahnen lenken und dabei mit dem Segen der von dieser Bewegung geschaffenen Organe der politischen Willensbildung eine, wie das hieß, provisorische Regierung leiten. Zu dieser sollten sich dann Lenins Leute zusammenfinden mit den Menschewiki, also vielen, vor allen Dingen auch rechten Sozialdemokraten, in der Opposition leite ich links, an der Regierung grell rechts, also Schröders Uropas. Dann Sozialrevolutionäre, das habe ich nie so ganz verstanden, aber es kommt mir vor wie ein Amalgam aus Piraten ohne Laptop, Grünen vor Rot-Grün und so einer Proto-Strasser-Brodel-Bohem. Entschuldigung. Und dann gab es noch die konstitutionaldemokratischen Kadetten, das war die FDP, also so hartköpfige Ahnen des Ordoliberalismus, die, solange niemand die Eigentumsfrage stellt, gern ein bisschen modern daherquatschen. So, die sollten sich alle zusammenraufen, also genau dieselbe Scheiße wie jetzt. Aber dann gab es ja noch den Failed Lawyer da. Und diese komischen Leute in der Fabrik, diese Streiker. Und die waren schon ein bisschen riskant. Natürlich hätte die einheimische Bourgeoisie und ihre reichere Weltverwandtschaft auch mit einer entschieden autoritären Lösung der verzwickten Situation leben können, in der das Mittelalter irgendwie nicht mehr ging und der Fortschritt schon nach Sozialismus roch. Ein russischer Proto-Hitler namens General Kornilov versuchte daher Mitte 1917 mit Unterstützung einiger Geld- und Großgrundteufel die Sache rein militärisch zu erledigen. Aber die Bolschewiki haben was sehr Schönes geschafft, nämlich die taktische Unterstützung der von ihr mit Recht wenig geliebten Regierung durch Mobilisierung der Masse gegen den Putschisten. Der wurde zurückgeschlagen, ohne dass, und das ist wichtig, die Propaganda der Bolschewiki es je nötig gehabt hätte, das Zaudern und Schwanken, die zutiefst zweideutige Haltung der Kerensky-Leute gegen den General, der ihnen die Bürde der Neueinrichtung des Saustalls zum Wohl der Schweinezüchter hatte abnehmen wollen, zu verschweigen. Die provisorische Regierung ist ein Scheiß und wird die an sie gerichteten Erwartungen der Mehrheit der Menschen enttäuschen, haben die unumwunden gesagt, aber sie ist der bessere Scheiß verglichen mit dem Horror, der da gerade droht. Als Lenin aus dem Exil zurückkehrte, hatte die Kerensky-Bande nicht nur aufgrund des Kontrasts, den ihr Treiben in der Kornilov-Klemme gegenüber der bolschewistischen Eindeutigkeit dann abgab, sondern auch aufgrund der Widersprüchlichkeit ihres grundsätzlichen Programms. Sie wollte und sollte nämlich Russland den autokratischen Pelz waschen, ohne die herrschende Klasse nass zu machen, bereits eine hübsche Menge Kredit verspielt. Die Bolschewiki, zuerst Lenin selber, dann nach schweißtreibender Überzeugungsarbeit auch der Rest, erkannten in diesem Umstand Gelegenheit wie Pflicht. Im Vorfeld, im Umfeld und am Zweiten Großen Sowjetkongress ernsthaft über die Beseitigung des gemäßigten Mäßigers und die Erzwingung aller Forderungen, Frieden statt Weltkrieg, Brot, Landreform, der Massenbewegung mittels der Staatsmacht nachzudenken. Dass sie aus den bei diesem Nachdenken gewonnenen Erkenntnissen die nötigen praktischen Konsequenzen zogen, verübeln ihnen die Zeitgeschichtsschreiber, Nachrichtenmelder und Clowns heute noch. Jede Nachricht, jede Meldung, die über das, was damals geschah, heute von den Besitzenden zur lückenlosen Bespielung des öffentlichen Raums ausgesandt wird, wird von dieser Übelnahme regiert. Ich recherchiere gerade so ein bisschen rum, also da kommt am Ende wahrscheinlich ein Buch bei raus, tut mir leid. Vielleicht schaffen wir es in den verbleibenden 5 Jahren zum 100-Jährigen. Und stelle da also fest, alles, was man da so lesen kann, zu den von mir hier behandelten Sachverhalten, überall, zum Teil jetzt auch in Moskau, wo man ihnen die Archive öffnet, diese tonangebende Sowjetologie des Westens, die ist im Kalten Krieg erfunden worden in den USA beim Office of Strategic Services, der Vorläuferorganisation der CIA. Die Bolschewiki forderten den Zweiten Sowjetkongress auf, alle Staatsmacht in die Hände der Sowjets zu legen. Sozialrevolutionäre, Menschewiki, sonstige Patchwork-Politikaster haben zum Teil den Saal verlassen. Komitee für öffentliche Sicherheit, naja. Also das waren so eindeutig Joschka Fischers Ahnen,